Erster ein Mann wird oft bestraft. Aber er lernt nicht. Plötzlich wird er kaputt gehen. Niemand kann ihm helfen. Zweiter, wenn gute Menschen viele sind, freut sich das Volk. Wenn ein schlechter Mensch regiert, ist das Volk traurig. Dritter, wer Weisheit liebt, macht seinen Vater froh. Wer mit schlechten Frauen ist, verliert sein Geld. Vierter, ein König macht das Land stark durch Recht. Ein König, der viel Geld nimmt, macht das Land kaputt. Fünfter, ein Mann lobt seinen Nachbarn zu viel. Er stellt ihm eine Falle. Sechster, ein schlechter Mensch fällt durch seine Taten. Ein guter Mensch ist glücklich und froh. Siebter, ein guter Mensch hilft armen Leuten im Gericht. Ein schlechter Mensch versteht das nicht. Achte, Leute, die spotten, bringen Ärger in die Stadt. Weise Menschen beruhigen den Zorn. Neunter, ein weiser Mann streitet mit einem Narren. Der Narr wird wütend und lacht. Es gibt keinen Frieden. Zehnter, böse Menschen hassen gute Menschen. Aber ehrliche Menschen helfen den Guten. Elfter, ein dummer Mensch zeigt all seinen Ärger. Ein weiser Mensch beruhigt ihn am Ende. Zwölfter, ein Herrscher hört auf Lügen. Dann sind alle seine Diener schlecht. Dreizehnter, ein armer Mensch und ein böser Mensch treffen sich. Jahwe gibt beiden das Augenlicht. Vierzehnter, ein König hilft armen Leuten gerecht. Sein Thron wird immer sicher sein. Fünfzehnte, Strafe und Ermahnung geben Weisheit. Ein Junge ohne Zucht macht seiner Mutter Schande. Sechzehnter, wenn schlechte Menschen viele sind, gibt es mehr Sünde. Gute Menschen werden ihren Fall sehen. Siebzehnter, erziehe deinen Sohn gut. Er wird dir Freude machen. Er wird dir Gutes geben. Achtzehnter, ohne Gottes Wort wird das Volk wild. Glücklich ist, wer Gottes Gesetz hält. Neunzehnter, ein Diener lernt nicht nur durch Worte. Er versteht sie, aber er tut es nicht. Zwanzigster, siehst du einen Mann, der zu schnell spricht? Für einen Narren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. 21. Wenn jemand seinen Diener verwöhnt, seit er jung ist. Am Ende will der Diener der Herr sein. 22. Ein wütender Mann beginnt Streit. Ein Mann mit heißem Kopf macht viele Fehler. 23. Stolz macht einen Menschen klein. Ein bescheidener Mensch bekommt Ehre. 24. Wer einem Dieb hilft, schadet sich selbst. Er hört den Fluch, aber er sagt nichts. 25. Angst vor Menschen bringt Probleme. Wer Jahwe vertraut, ist sicher. 26. Viele Menschen suchen die Gunst eines Herrschers. Aber Jahwe gibt dem Menschen Recht. 27. Gute Menschen hassen, wer Böses tut. Schlechte Menschen hassen, wer Gutes tut.